Solang der DJ nicht ins Bett geht, solang steht Feiern auf dem Plan. Solang die Sonne noch nicht aufgeht, ist hier Partyalarm. Solang der DJ nicht ins Bett geht, solang steht Feiern auf dem Plan. Solang die Sonne noch nicht aufgeht, ist hier Partyalarm. Am Start, nix kann uns stoppen, wir rocken, den Club sind voll in Fahrt. Ich weiß genau, ihr geht noch mehr, es ist noch lange nicht Schluss, denn schlafen können wir im nächsten Leben, wenn's sein muss. Wir gehen so ab, der Beat, der hält uns auf Trab, sind am Feiern, am Lachen und machen sicher nicht schlapp. Wir legen jetzt richtig los, fangen jetzt erst richtig an, wir denken erst ans Aufhören, wenn der DJ nicht mehr kam. Solang der DJ nicht ins Bett geht, solang steht Feiern auf dem Plan. Solang die Sonne noch nicht aufgeht, ist hier Partyalarm. Solang der DJ nicht ins Bett geht, solang steht Feiern auf dem Plan. Solang die Sonne noch nicht aufgeht, ist hier Partyalarm. Wir rocken die Nacht bis zum nächsten Tag. DJ gib uns mehr, DJ gib uns den Tag. Leute, es geht ab, voll krass. Wir tanzen, tanzen zum Beat, zum Bass. Alle geben Gas, so lang, bis der DJ nicht mehr kann. Solang der DJ nicht ins Bett geht, solang steht Feiern auf dem Plan. Solang die Sonne noch nicht aufgeht, ist hier Partyalarm.